Herr Onkel Doktor hat gesagt, ich darf nicht küssen. Ich hab dazu ein viel zu schwaches Herz. Herr Onkel Doktor muss das wissen. Er sagt mir sowas nicht zum Scherz. Der Onkel Doktor hat gesagt, ich darf nicht lieben. Das sei für schwache Herzen gar nicht gut. Ich glaub, er hat da übertrieben, wie das so gern der Onkel Doktor tut. Ich will auf alles Schöne gern verzichten, wenn du mein armes Herz es so verlangst. Doch werden sich die Frauen nicht danach richten, das ist so meine stille Angst. Ich bleibe eisen, das nehme ich mir vor und flüster meiner Schönen in ihr Ohr. Der Onkel Doktor hat gesagt, ich darf nicht küssen. Ich hab dazu ein viel zu schwaches Herz. Der Onkel Doktor muss das wissen. Er sagt mir sowas nicht zum Scherz. Sei für schwache Herzen gar nicht gut. Ich glaub, er hat da übertrieben, wie das so gern der Onkel Doktor tut. Ich dachte, ich würde mich langsam dran gewöhnen, doch leider, leider war dem gar nicht so. Ich träum voll Sehnsucht vom verbotenen Schönen und während des Lebens nicht mehr froh. Doch heute geh ich zum Arzt und frage ihn, ja, gibt's denn keine andere Medizin? Der Onkel Doktor hat gesagt, der Onkel Doktor hat gesagt, ich darf nicht küssen. Ich hab dazu ein viel zu schwaches Herz.